1. Mein Lebenswill ist gebroken, mein Leben seit nicht sich dem zu, und das grabe wort it mich bereits. 2. Waren dessen verspotten sie mich weiterhin, und mein Organ müssen ihr standigen anfeindungen ertragen. 3. Herr, leis du selbst Bürgschaft für mich, denn wer sonst konnte mir die Sicherheit gewahren? 4. Die du hörst der einzig verschlossenest, wirst du sie folglich auch nicht triumphieren lassen. 5. Wer sein Freund für einen Anteilen der Beut verrät, dessen Kinder werden dafür leiden und ihr Organ werden vergeblich nach Hilfe ausschauen. 6. Er hat mich zum Sprichwort unter den Wolken gemacht, so dass man mir ein Gesicht spackt. 7. Infolgedessen ist mein Ort vor Kummer Trub geworden und mein Glieder sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. 8. Angesichts dieser Umstand sind die Rechtschaffenen entsetzt, und der Unschuldige empört sich gegen den Ruchlosen. 9. Denn ich bleibt der vom seinem Weg true, und wer reine Hand hat, wird nur noch starker in seiner Übersügung. 10. Kommt doch all wieder herbei, denn ich find unter you keinen einzigen Weisen, der mir helfen konnte. 11. Mein Tage sind vorüber, mein Plan sind zerstört, ebenso wie die Hoffnungen meines Herzens. 12. Sie versuchen, die Nacht zum Tag zu machen, und behaupten, das Licht sei der Finstern ist nahe als mir. 13. Wenn ich schon die Unterwelt als mein Zuhause Erhof und mein Lager in der Finstern ist ausgebreitet habe. 14. Wenn ich das Grab meinen Vater nenn und die Wurme mein Mutter und Schwester. 15. Wo bleibt dann mein Hoffnung, und wer kann sie überhaupt noch erkennen? 16. Sie wird zu den Toren der Unterwelt hinabfahren, wenn wir allgemeinsam im Storbser Ruhe kommen.